Kamerad, mein Schatz, und wir verstehen uns so gut. Ich weiß auch, du bist für mich doch stets parat, mein Schatz, und das gibt mir wieder Mut. Ein Tag, wo du mir nicht gut bist, zählt nicht für mich. Ein Tag, wo mir so zumut ist, quält ja nur mich. Du bist mein guter Kamerad, mein Schatz, und wir verstehen uns so gut. Kamerad, mein Schatz, und wir verstehen uns so gut. Ich weiß auch, du bist für mich doch stets parat, mein Schatz, und das gibt mir wieder Mut. Ein Tag, wo du mir nicht gut bist, zählt nicht für mich. Ein Tag, wo mir so zumut ist, quält ja nur mich. Du bist mein guter Kamerad, mein Schatz, und wir verstehen uns so gut. Zählt nicht für mich. Ein Tag, wo mir so zumut ist, quält ja nur mich.